بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين أرسل كبت الله دمهان دفلتن الله زيغن وتهيل در البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم und alle auf all diejenigen die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung, bis an den letzten Tag. Die heutigen Verse, die wir uns inshallah anschauen möchten, sind die Verse 163 bis 170 von Surat al-Nisa. Und wie immer lese ich zuerst einmal die deutsche Übersetzung vor, in der es folgendermaßen heißt. Gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Und wir haben Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, den Stämmen, Isa, Ayyub, Yunus, Harun und Suleiman Offenbarung eingegeben. Und Dawud haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Und wir sandten Gesandte, über die wir dir schon zuvor berichtet haben, und andere, über die wir dir nicht berichtet haben. Und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Gesandte als Verkünder vor Botschaft und als Überbringer von Warnungen, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Und Allah ist allmächtig und allweise. Allah aber bezeugt, was er zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Er hat es mit seinem Wissen herabgesandt. Und auch die Engel bezeugen es. Und Allah genügt als Zeuge. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, sind fürwahr weit abgeirrt. Für diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht tun, ist es nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Außer den Weg zur Hölle, ewig und auf immer darin zu bleiben, und dies ist Allah ein leichtes. O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen, darum glaubt an ihn, das ist besser für euch. Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah ist allwissend und allweise. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unser Verständnis erleuchtet für diese edlen und gewaltigen Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala vieles klar macht von dem, was den Juden und Christen unklar ist. Gerade hinsichtlich der Botschaft der verschiedenen Propheten, verschiedenen Gesandten. In dieser Hinsicht sagte Allah subhanahu wa ta'ala im 163. Vers, gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Und danach hat Allah einige Namen von Propheten und Gesandten Allahs aufgezählt. Diese Ayah erweckt den Eindruck, als hätten die Juden geleugnet, dass andere außer Moses, auf Arabisch Musa, Offenbarung, das heißt Wahi, bekommen hätten. Und Offenbarung und Wahi bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem bestimmten Geschöpf, mit einem bestimmten Geschöpf, auf eine schnelle und geheimnisvolle Art und Weise kommuniziert. Das heißt, wie das geschieht, wissen wir nicht. Aber dass es sehr schnell geschieht, das wissen wir. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in wenigen Augenblicken ganze Suren erhalten, zusammen mit den Bedeutungen dieser Ayat, die in dieser Sura vorhanden sind. Und wie das geschieht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies mit seinem Herzen empfangen hat, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala alleine weiß. Und es gibt einige Überlieferungen, die aussagen, dass die Juden geleugnet haben, dass andere außer Musa alayhi salatu wassalam Offenbarung bekommen haben. Doch die Überlieferungen, die mir bei At-Tabari und Al-Bayhaqi in Dalail al-Nubuwa über den Weg gelaufen sind, sind alle da'if, weil dort eine Person vorkommt, der Mawla von Zayd ibn Thabit, heißt Muhammad ibn Abi Muhammad, und der ist da'if. Oder beziehungsweise der ist majhul, der ist unbekannt. Insofern Sollte es andere Überlieferungen geben, könnte es diese Überlieferung, also könnte diese Hadith, diese Überlieferung trotzdem authentisch sein, aufgrund anderer Überlieferungswege. Allerdings ist unabhängig davon die offensichtliche Bedeutung der Ayat ist, als wollte Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilen, dass er nicht nur Musa alaihi salatu wasalam Offenbarung eingegeben hat, sondern auch vielen anderen Propheten. Deswegen sagt er, gewiss, wir haben dir Offenbarung eingegeben. Wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Warum hat er zuerst Nuh genannt? Allahu a'lam, wir wissen, dass Nuh der erste Gesandte ist zu den Menschen. Und der erste Rasul ist zu den Menschen. Das ist vielleicht der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala Nuh als ersten Namen erwähnt hat. Und angesprochen hat er natürlich Muhammad sallallahu alaihi wasallam als erstes mit dem Pronomen dir. Wir haben dir Offenbarung eingegeben, weil natürlich der Koran an Muhammad sallallahu alaihi wasallam in erster Linie gerichtet ist. Dann heißt es, wir haben dir Offenbarung eingegeben, wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Also, die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahi bekommen hat, und das ist auch in manchen Hadithen genau beschrieben, wie er diese Offenbarung bekommen hat und wie er sich dabei verhalten hat. Und die Leute haben das beschrieben, wie er die Offenbarung bekommen hat. Das war das Gleiche, wie die anderen Propheten auch ihre Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben. Und deswegen, und diese Aussage weist auch darauf hin, dass die Quelle ist die gleiche. Die Quelle ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Überbringer der Botschaft ist Jibril alayhi salatu wassalam. Und die Botschaft ist ebenfalls dieselbe. Die Botschaft ist ebenfalls dieselbe. Und das weist darauf hin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das, was er als Offenbarung bekommen hat, ist dasselbe, was auch die Propheten vorher prinzipiell an Offenbarung bekommen haben. Prinzipiell deswegen, weil die Aqida war die gleiche. Der Aqida war der gleiche. Es ging um die gleichen Glaubensinhalte. Was allerdings unterschiedlich gewesen ist, es kann sein, dass dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dinge mehr oder weniger offenbart worden sind an Dingen, die an Glaubensinhalten. Aber was sich unterschieden hat, sicherlich, ist die Gesetzgebung an sich. Das heißt, es kann durchaus sein, und das war auch so, wie Allah zum Koran auch mitgeteilt hat, dass es Dinge gab, die zur Zeit der Kinder Israels, zur Zeit der Nachfolger von Musa a.s. zu seiner Zeit erlaubt oder verboten waren, die dann zur Zeit von Isa nicht mehr erlaubt oder nicht mehr verboten waren. Und genau das Gleiche gilt dann für unsere Zeit. Kann sein, dass im Koran Dinge verboten sind, die vorher erlaubt waren, oder durch den Koran Dinge erlaubt wurden, die vorher verboten waren. Das heißt, die Gesetzgebung, die kann sich sicherlich unterscheiden. Allerdings die Botschaft, La ilaha illallah, war immer dieselbe Botschaft. Und dass diese Menschen, die Allah in dieser Ayah erwähnt hat, Gesandte Gottes sind und Propheten sind und keine Götter sind und keine Söhne Götters sind und dass sie auch keine Lügner gewesen waren, dass diese Botschaft war immer die gleiche gewesen. Wir haben Nuh und also wie wir Nuh und den Propheten nach ihm Offenbarung eingegeben haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat in dieser Ayah bestimmte Prophetennamen erwähnt. Und im Koran insgesamt finden wir 25 Prophetennamen. 25 Prophetennamen. Und wenn wir mal auf Surat Yunus aufschlagen, und zwar die Surah 6, und die Ayah, ab der Ayah 84 bis 86, dort finden wir, liebe Geschwister, 18 verschiedene Prophetennamen. 18 verschiedene Prophetennamen. Wir haben Ishaq, Jakob, vorher natürlich Ibrahim, also im 83. Vers Ibrahim, dann Ishaq und Jakob, dann Nuh, dann Suleiman und Dawud, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. So ist ein 10. Dann Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa' oder Al-Laysa', Yunus und Lut. Das sind 18. Das sind 18 verschiedene Gesandte Allahs und Propheten. Und dann kommen noch hinzu 7 weitere. Und zwar Muhammad, Hud, Shu'aib, Salih, Dhul-Kifl, Idris und der erste Prophet Adam. Das sind 25 namentlich erwähnte Propheten, wobei es auch 1-2 Personen gibt im Koran, die erwähnt worden sind, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt unter den Ulama, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und wir haben Ibrahim, Nuh auf Deutsch ist Noah. Nuh auf Deutsch ist Noah. Und wir haben Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, den Stämmen, Isa, Ayub, Yunus, Harun und Suleiman ebenfalls Offenbarung eingegeben. Ibrahim ist auf Deutsch Abraham, der sozusagen Vater aller, der Vater, sozusagen der Großvater aller Kinder Israels und auch diejenigen Araber, die von Ismail abstammen. Das sind ja die sozusagen, die arabisch geworden sind, die von Ismail abstammen. Ihr Großvater sozusagen ist ebenfalls Ibrahim alayhi salatu wassalam. Das ist der, von ihm stammt auch unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam ab. Und Ismail und Ishaq, Ismail auf Deutsch Ismail und Ishaq auf Deutsch Isaac, beide. Und beide sind Söhne von Ibrahim alayhi salatu wassalam gewesen. Und beide waren Propheten Allahs und auch Gesandte. Was die offensichtliche Bedeutung dieser Ayat ist, weil Allah hier die Gesandten Allahs erwähnt. Das ist also die offensichtliche Bedeutung, dass hier Gesandte gemeint sind hier. Also Rasul. Ismail und Ishaq, sie beide waren die Söhne von Ibrahim alayhi salatu wassalam, und der von den Ismail, von Ismail stammt dann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ab, und vom anderen, vom Ishaq, dort stammen die Kinder Israels ab, weil Ishaq, Isaac hat einen Sohn bekommen, der hieß Jakob, Jakub auf Arabisch, und von ihm gibt es jetzt die 12 Stämme der Kinder Israels. Deswegen sagt Allah danach den Stämmen. Gemeint sind die Kinder Jakobs, die Kinder Israels. Israel ist ein Beiname von Jakob, den Stämmen. Isa ist auf Arabisch der Name für Jesus. Die Christen sagen auf Arabisch Yasu'a. Aber korrekt ist es Isa, weil Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran so gesagt hat. Isa, alayhi salatu wassalam, Allahu a'lam, warum Allah Isa hier zuerst erwähnt hat. Obwohl wir wissen, dass Isa alayhi salatu wassalam, Jesus, der letzte Prophet und Gesandte Gottes der Kinder Israels gewesen ist. Und trotzdem hat Allah Isa zuerst erwähnt und danach erst Ayub, Yunus, Harun und Suleiman und Dawud und Musa. Obwohl Musa alayhi salatu wassalam, ist eindeutig vor Jesus da gewesen. Und der Grund dafür kann man nur vermuten, weil Isa alayhi salatu wassalam von den Juden geleugnet ist. Dass Allah das als erstes erwähnt hat, weil sie ihn geleugnet haben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Danach hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayub erwähnt. Ayub ist der Prophet auf Deutsch Hiob. Dann Yunus, der Prophet Jonas. Die Geschichte mit dem Wal ist bekannt. Und dann Harun, der Bruder von Moses, auf Deutsch Aaron. Und Suleiman, auf Deutsch Salomo oder Salomon. All diesen hat Allah subhanahu wa ta'ala Offenbarung eingegeben. Und bekannt ist, also dass Suleiman hier erwähnt ist, ist sicherlich eine Weisheit dahinter, weil die Juden Suleiman geleugnet haben. Sie haben ihn behauptet, er wäre ein Zauberer gewesen. Also Suleiman a.s. Allah hat ihm die Kraft gegeben, über die Dschinn zu herrschen. Und nachher haben die Juden ihm vorgeworfen, er sei kein Prophet Allahs gewesen. Er hätte dies nicht mit göttlicher Macht gemacht, sondern er hätte dies mit Zauberei gemacht, wal'iyadu billah, wodurch sie vom Islam, die Kinder Israels vom Islam dadurch abgefallen sind. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und Dawud haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Ja. Und Dawud war der Vater von Suleiman alayhi salatu wassalam. Und beides waren Propheten Allahs und Gesandte, sogar Könige. Und das weist darauf hin, dass das Problem ist nicht an sich, ob ein König ist oder nicht König ist. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass derjenige, der die Macht hat, der Oberbefehlshaber, das Staatsoberhaupt, dass dieses Staatsoberhaupt das umsetzt, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Und auch wenn jemand das alleinige Sagen hat, in irgendeiner Institution oder in einem Staat oder irgendwo, das bedeutet nicht Diktatur. Das bedeutet nicht Diktatur. Auch unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas gesagt hat, die Leute haben das ausgeführt. Er war der Oberbefehlshaber von Medina, alaihi salatu wasalam, später sogar von der arabischen Halbinsel. Wenn er was entschieden hat, die Sache war vorbei, fertig. Er hat das entschieden und keiner hat sich dem widersetzt. Aber trotzdem, das bedeutet nicht, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diktatorisch gehandelt hat, in dem Sinne, dass er gemacht hat, egal was ihm in den Sinn kam, ohne andere Leute um Rat zu fragen. Sondern es ist ein fundamentales Prinzip im Islam, dass man Shura macht, dass man andere Leute um Rat fragt. Denn wer außer Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was immer gut ist und was immer für den Menschen schlecht ist. Deswegen muss man seine Geschwister, die dazu fähig sind, Ratschläge zu geben, dringend um Rat fragen, denn sonst alleine wird man niemals immer die richtige Entscheidung treffen können. Allah sagte, und Dawud haben wir ein Buch der Weisheit gegeben. Das Buch der Weisheit, auf Arabisch Az-Zabur oder Az-Zubur in einer Lesart von Hamza, Az-Zubur oder Az-Zabur, und Mazbur bedeutet Maktub auf Arabisch, etwas Geschriebenes. Zabur ist also wie ein Buch, etwas Geschriebenes. Und danach sagte Allah subhanahu wa ta'ala, also ich lese natürlich die Übersetzung vor, und wir sandten Gesandte, über die wir dir schon zuvor berichtet haben, und andere, über die wir dir nicht berichtet haben, und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Das heißt, die Namen, die Allah uns im Koran erwähnt hat, diese Namen sind nicht, dadurch erhebt Allah subhanahu wa ta'ala keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das heißt also, diese Namen, die hier erwähnt sind, das sind nicht alle. Allah behauptet nicht, dass das alle Namen sind, und es sind viel mehr Namen, als hier Allah den Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben hat. Wir kennen zum Beispiel Propheten, die außerhalb des Koran uns überliefert worden sind, teilweise auch über die Geschichten der Kinder Israels. Und es gibt keinen Grund der Annahme, dass es keine Gesandte und keine Propheten gewesen sind. Aber sie waren, wie zum Beispiel Joshua auf Deutsch oder Yusha auf Arabisch, alayhi salam, der der zur Zeit von Musa alayhi salam gelebt hat. Oder andere, man sagt auch einen Namen Samuel und andere Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen geschickt hat. Und wir sandten Gesandte, über die wir schon zuvor berichtet haben, andere, über die wir dir nicht berichtet haben. Und zu Musa hat, und deswegen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns hier mitteilt, es gibt Gesandte, zu denen Allah berichtet hat, es gibt Gesandte, von denen Allah uns im Koran berichtet hat, da, und manche eben nicht. Deswegen greift immer dieser Grundsatz, wenn wir etwas hören von den, aus den Geschichten der Kinder Israels, oder anders ausgedrückt aus der Bibel, irgendeine Geschichte hören über irgendeinen Propheten. Und dann dürfen wir diesen Namen, dieses Propheten nicht, wir dürfen nicht sagen, diese Geschichte ist falsch und sie verwerfen und sie leugnen. Aber wir dürfen auch gleichzeitig nicht diese Geschichte einfach annehmen und daran glauben. Weil es kann ja sein, dass es falsch ist, kann sein, dass es richtig ist. Es kann sein, dass die Geschichte, die sie erzählen, richtig ist, und kann sein, die Geschichte, die sie erzählen, ist falsch. Und damit wir eben auf Nummer sicher sind, sagen wir, was davon mit dem Koran übereinstimmt, daran glauben wir. Was dem Koran widerspricht, das verwerfen wir. Und was weder vom Koran verworfen noch bestätigt wird, da sagen wir, das könnte wahr sein und das könnte auch falsch sein. Und man kann daraus Weisheiten entnehmen. Und es gibt viele weise Sprüche, die Menschen gemacht haben, von denen man profitiert, die nicht unbedingt aus dem Koran oder der Sunna direkt entnommen sind. Danach sagte Allah subhanahu wa ta'ala und zu Musa, das heißt Moses, hat Allah unmittelbar gesprochen. Zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Auf Arabisch heißt es, wa kallama Allahu Musa taklima. Und die Al-Nuhas, einer der Gelehrten der arabischen Grammatik, er sagte, die arabischen Grammatiker sind sich darüber einig, dass man, er sagt auf Arabisch, annaka idha akadta al-fi'la bil masdar lam yakun majazan. Das heißt, wenn du im Arabischen sagst, ich kann das nur, also ich kann das jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, ich muss da kurz was dazu erklären, Arabisch. Kallama auf Arabisch heißt sprechen. Kallama Allahu heißt Allah hat gesprochen. Kallama Allahu Musa heißt Allah hat mit Moses gesprochen. Oder Allah hat Moses angesprochen. Jetzt das Wort Takliman ist ein Substantiv. Ist ein Substantiv. Und dieses Substantiv, wenn man das übersetzen will, dann ist das eine Betonung für das verwendete Verb im Satz. Das verwendete Tunwort, Verb im Satz ist sprechen. Und wenn ich das jetzt betonen möchte, dann muss ich das irgendwie im Deutschen ausdrücken. Und hier ist es eben übersetzt mit und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Also wichtig ist, wer ist der Sprecher? Der Sprecher ist Allah. Und zu Musa hat Allah gesprochen. Also Allah hat gesprochen zu Musa. Alayhissalatu wassalam. Und jetzt muss ich dieses Wort sprechen noch irgendwie betonen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, und Allah hat zu Musa eindeutig gesprochen. Oder Allah hat zu Musa wirklich gesprochen. Oder Allah hat zu Musa, wie es hier ist, unmittelbar gesprochen. All dies, sagt der Grammatiker, bedeutet, und das ist das Entscheidende, bedeutet, dass das hier nicht im übertragenen Sinne gemeint sein kann. Es kann nicht sein, dass hier etwas anderes gemeint ist als die wortwörtliche Bedeutung dieser Eier. Und zwar, dass Allah wirklich mit Musa gesprochen hat. Das sage ich deswegen, weil es gibt Leute, die ein Problem haben damit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst spricht. Manche Leute haben ein Problem damit. Sie haben das Problem, dass sie sagen, wie Allah spricht mit einem Menschen. Und die Sache ist ganz einfach. Allah spricht mit dem Menschen, wann er will, wie er will, auf eine Art und Weise, wie er es will. Und er spricht mit dem Menschen, worüber er will. Die einzige Frage, die wir nicht beantworten können, ist das Wie. Also wie Allah subhanahu wa ta'ala das macht, wissen wir nicht. Aber dass Allah mit Musa spricht, ist ganz klar, steht auch hier eindeutig geschrieben. Und da gibt es dann also die verrücktesten Dinge, die manchen Menschen, die einfach nicht akzeptieren wollen, dass Allah sprechen kann, weil sie haben immer Angst, dass wenn sie sagen, Allah spricht, dann haben sie Angst, dass es eine Eigenschaft ist eines Menschen. Und sie sagen, wir können doch Allah subhanahu wa ta'ala nicht eine Eigenschaft eines Menschen zuschreiben. Also schreiben sie ihm diese Eigenschaft wieder ab. Und das ist die Katastrophe. Statt dass sie sagen, wir schreiben sie Allah zu, aber wir sagen, wir wissen nicht wie. Damit wir eben aus dem Schneider sind, damit wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen verglichen haben, irgendwie gleichgesetzt haben. Statt dass sie das machen, leugnen sie diese Eigenschaft. Das ist eigentlich mindestens genauso schlimm, weil man hier eine Aya aus dem Koran leugnet oder die offensichtliche Bedeutung der Aya leugnet. Und gäbe es dafür für solche Leute keine gute Entschuldigung, würde man sie als Kuffar bezeichnen. Das heißt, hätte jemand nicht eine gute Entschuldigung also Unwissenheit oder eine falsche Interpretation, die falsches Verständnis, wohinter keine Absicht steckt, dann würde man diese Leute sogar als Nicht-Muslime bezeichnen, weil sie eine direkte Ayah aus dem Koran einfach verwerfen und leugnen. Allah sagte im darauf folgenden, also die verrücktesten Dinge, würde ich nur sagen, ist, dass manche Leute sagen, nein, damit ist hier nicht gemeint, dass Allah wirklich mit Musa gesprochen hat, sondern gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Stimme erschaffen hat und sie hat Musa angesprochen. Ja, und das ist natürlich eine Interpretation, die, das kann man nicht mehr als Interpretation bezeichnen, sondern es ist eine Verfälschung der Worte Allahs. Es ist eine Verfälschung der Worte Allahs. Allah hat das nicht gesagt und deswegen ist es auch nicht so. Und darauf folgenden Vers 165 heißt es, Gesandte als Verkünder vor Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Das heißt, da müssen wir uns irgendwas dazu denken jetzt. Der Satz könnte so anfangen, wir sandten Gesandte als Verkünder vor Botschaft. Oder der Satz steht einfach so im Raum, das sind Gesandte, als eine Art Lob. Gesandte, wunderbare Gesandte, als Verkünder vor Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Verkünder frohe Botschaft natürlich für die Gläubigen und als Überbringer von Warnungen für die Irregegangenen. Damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Das heißt, damit die Menschen nachher nicht eine Entschuldigung haben. Damit sie nicht sagen können, wir haben nicht gewusst. Wir wussten nicht, dass der Islam die Wahrheit ist. Wir wussten nicht, dass wir als Christen falsch liegen. Wir wussten nicht, dass wir als Juden falsch liegen. Wir wussten nicht, dass wir als Atheisten falsch liegen. Wir wussten nicht, dass wir als Buddhisten falsch liegen. Wir wussten nicht, dass wir als weiß nicht was falsch liegen. Deswegen hat Allah die Gesandten zu den Menschen geschickt. Deswegen jeden Menschen, der diese Botschaft erreicht und dann nicht daran glaubt, obwohl die Botschaft hat ihn so erreicht, wie sie ihn hätte erreichen müssen. In seiner reinen Form. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Muhammad ist der Gesandte Allahs. Wenn man das trotzdem leugnet, dann wird man ein Höllenbewohner sein und für immer und ewig in der Hölle bleiben müssen. Und der Grund ist, liebe Geschwister, es gibt keinen guten Grund, die Botschaft des Islam zu leugnen. Gibt es nicht. Es sei denn, jemand kommt und stellt den Islam falsch dar und sagt, das ist der Islam. Und es ist gar nicht der Islam. Aber wenn jemand den Islam in seiner reinen Form präsentiert bekommen hat, der Glaube an einen Gott, einen Schöpfer, einen Erschaffer, einer, der alles leitet, einer, der uns alle versorgt. Er verlangt von uns, da ich euch alles gegeben habe. Ich bin der einzige Gott und Schöpfer, deswegen betet mich alleine an. Und dient mir alleine und folgt mir alleine, folgt niemand anderes. Dankt nur mir, dankt nicht jemand anderes, wenn ich euch doch alles gegeben habe. Diese Botschaft ist ganz klar und verständlich und deutlich. Wenn danach noch jemand sagt, nein, ich bete trotzdem andere außer Allah an, andere Götter an, andere falsche Götter an, dann hat er kein gutes Argument dafür. Sondern dann folgt er einfach nur das, was seine Großväter vielleicht gemacht haben. Oder er folgt einfach nur seiner eigenen Ideen, Vorstellungen, Ideologie. Und er kann niemals überzeugt sein in sich, dass er der Wahrheit folgt. Kann gar nicht sein, weil er hat sie ja selbst erfunden. Oder er folgt einfach nur seinen Verwandten, die ihm das so beigebracht haben. Deswegen jeden, der diese Botschaft erreicht, für ihn hat sozusagen die Stunde geschlagen und er muss sich verantworten vor Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er diese Botschaft nicht angenommen hat. Und da muss jeder Mensch ehrlich zu sich selbst sein und sich fragen, warum man diese Botschaft nicht akzeptiert. Hat man zum Beispiel ein falsches Verständnis, dann soll man es korrigieren. Manche Leute, sie haben kein Problem damit zu glauben, dass es nur einen Gott gibt und dass man ihn allein anbetet. Und vielleicht sogar, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Aber es gibt vielleicht Dinge im Islam, die ihnen nicht passen, die ihnen nicht gefallen. Dann müssen sie eben nachforschen und fragen und sich nicht über den Islam informieren bei Leuten, die nicht gebildet sind im Islam und nicht fähig sind, über den Islam zu berichten. Und wer natürlich seine Informationen über den Islam von anderen Menschen holt, die nicht einmal Muslime sind, dann ist es natürlich sein eigenes Problem und dann muss er sich dafür verantworten. Unser einer, Wenn er über das Christentum Bescheid wissen will, dann schaut er entweder in den Büchern von muslimischen Gelehrten nach, die wiederum in den Büchern der Juden und Christen direkt nachgeschaut haben, was dort drin steht. Und deswegen kennen sich viele Muslime besser aus als die gelehrten Christen. Oder wenn man gewaffnet ist und sich in seiner Religion gut auskennt und auch Richtiges von Falschem unterscheiden kann, da kann man auch mal in der Bibel nachschauen direkt und sehen, woran die Christen glauben bzw. glauben sollten. Und da wird man überrascht sein, dass die Christen, dass sie sehr, sehr weit entfernt sind vom größten Teil der heutigen Bibel. Und die Juden ebenfalls. Und die Juden ebenfalls. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, geht es in der Übersetzung weiter, und Allah ist allmächtig und allweise. Und weil er allmächtig ist, kann er also jemanden zum Propheten ernennen, wie er will. Und er kann ihm Beweise geben, wie er möchte, so wie er unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam Beweise gegeben hat. Und Allah ist allweise, das heißt, egal was er tut und was er bestimmt, das hat eine hohe Weisheit, da steckt eine hohe Weisheit dahinter. Egal welche Katastrophe in dieser Welt geschieht, sogenannte Naturkatastrophen oder ähnliches, Allah subhanahu wa ta'ala hat dahinter Weisheiten, die, wenn man sie kennen würde, würde man zustimmen und sagen, das war richtig. So unglaublich das klingen mag, aber unser Problem ist unsere Unwissenheit. Und diese Unwissenheit können wir ausgleichen, indem wir Allah vertrauen. Im 166. Vers heißt es, aber Allah bezeugt, was er zu dir als Offenbarung herabgesandt hat. Er hat es mit seinem Wissen herabgesandt. Er hat es mit seinem Wissen herabgesandt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass es Menschen gibt, die sich durch die arabische Sprache beeindrucken lassen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass es Menschen gibt, die sich dadurch beeindrucken lassen, dass er im Koran Dinge erzählt, von denen die Menschen nichts gewusst haben vorher. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste auch, als er diesen Koran herabgesandt hat, dass es Menschen geben wird, die sich mehr mit wissenschaftlichen Dingen beschäftigen und sich dadurch beeindrucken lassen. Und deswegen findet man im Koran Informationen, die gebildete Menschen auch auf den richtigen Weg leiten sollen. Und jeder Mensch, subhanallah, lässt sich durch andere Dinge leiten. Im Koran finden wir zum Beispiel Wissen, Informationen über das Paradies und über die Hölle. Etwas, worüber unser Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals hätte berichten können, wenn Allah ihm dazu nicht etwas offenbart hätte. Und wir finden etwas über die Auferstehung, was da an diesem Tag geschehen wird, was danach geschehen wird. Und wir finden Weisheiten, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht selbst hätte äußern können. Und wir finden, dass der Prophet sallallahu, dass Allah uns in diesem Koran zu Gutem aufruft. Und wir finden, und das ist natürlich auch Wissen, zu wissen, was gut ist und was schlecht ist für einen Menschen, das ist Wissen, und das ist wahres Wissen. Und vieles von dem hätte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht wissen können. Zum Beispiel, wie könnte man wissen, ohne die Offenbarung, dass das Gebet gut für einen ist? Und wie man genau beten muss? Wir finden im Koran Geschichten über die Menschen, die vor uns gelebt haben. Geschichten, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht miterlebt hat. Wie die Geschichten über Noah, Moses, Jesus, Ad, Thamud und so weiter und so fort. Wir finden im Koran Informationen über Geologie, über Meereskunde, über Meteorologie, über Biologie, über Dermatologie, Medizin, über Heilmittel, über Astronomie. Alles Dinge, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht teilweise hätte wissen können, aber nicht alles hätte er wissen können, sallallahu alaihi wasallam. Insofern muss man sich die Frage stellen, diese Information, die im Koran drinsteht, Und darüber gibt es viele Bücher und viele Internetseiten, die geschrieben worden sind, über sogenannte wissenschaftliche Wunder im Koran. Das heißt Dinge, die unser Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht hätte wissen können. Eine Information, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Irgendwann muss man sich die Frage stellen, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Dieser Mann, Muhammad ibn Abdullah, woher hätte er das wissen können? Eine Tatsache haben wir vor Augen. Die Informationen sind da. Jetzt müssen wir noch fragen, woher sind sie gekommen? Die Antwort ist, sie kommen von Allah. Will man diese Antwort nicht akzeptieren, muss man eine andere Antwort finden. Denn von nichts kommt nichts. Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt, dass er derjenige ist, der den Koran herabgesandt hat. Gibt es irgendjemand anderes, der bezeugt, dass er derjenige ist, der den Koran herabgesandt hat? Gibt es irgendeinen Menschen, der behauptet, ich bin derjenige, der diesen Koran gesagt hat, gesprochen hat, geschrieben hat? Auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gab es das nicht. Weder der Prophet hat behauptet, er hätte das geschrieben, noch hat irgendein anderer behauptet, er hätte es geschrieben. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zum Vorwurf gemacht. Sie haben ihm vorgeworfen, er hätte es geschrieben. Aber Beweise dafür haben sie nicht gehabt. Und ebenfalls, die Engel bezeugen es. Das heißt, sie bezeugen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der die Offenbarung herabgesandt hat. Denn manche von ihnen haben ja mitbekommen, vielleicht auch viele, Allahu a'lam, haben mitbekommen, wie Jibril alayhi salatu wassalam in der Nacht der Offenbarung, im Ramadan, mit dem Koran von oben nach unten zum untersten Himmel herabgestiegen ist. Insofern wissen sie, sie haben es gesehen, das kommt nicht von Muhammad, sondern es kommt von oben. Und Allah genügt als Zeuge. Nicht, dass man denkt, Allah braucht die Engel, Allah braucht die anderen Menschen, die mit ihm bezeugen. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala ist vollkommen genügend und ausreichend als Zeuge. Denn er sieht alles und er weiß alles, also braucht er niemanden. Diejenigen, Allah sagte weiter, diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, sind fürwahr weit abgeirrt. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, in erster Linie sind hiermit die Juden gemeint. Die Juden gemeint, weil sie nicht an den Koran glauben und weil sie nicht an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glauben, deswegen sind sie Ungläubige. Und natürlich, sie sind in erster Linie gemeint. Das heißt, in zweiter Linie, alle anderen Menschen, die sich so verhalten wie sie. Diejenigen, die ungläubig sind und von Allahs Weg abhalten, sind fürwahr weit abgeirrt. Das heißt, sie begnügen sich nicht nur damit, dass sie die Botschaft verleugnen, sondern zusätzlich halten sie andere Menschen davon ab, diese Botschaft zu erfahren. Und subhanallah, wenn wir wüssten, wie viel sie geheim gehalten haben im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende, man würde sich wirklich sehr darüber wundern, wie man Wissen geheim halten kann. Denn wir wissen mit Gewissheit, dass sie in der Stadt, wie sie damals hieß, Medina hieß damals Yathrib, sie waren dort, weil sie auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewartet haben. Und sie wussten, er wird dorthin auswandern. Deswegen haben sie dort auf ihn gewartet. Und diese Informationen, viele von diesen Informationen findet man heutzutage sie nicht mehr in der Bibel. Viele von den Informationen, die Juden damals gehabt haben, findet man heutzutage nicht mehr in der Bibel. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Es kann sein, und das ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass entweder sie haben viele von ihren Schriften einfach verbrannt, oder, was auch wahrscheinlich ist, dass sie vieles von dem, was sie noch wissen, geheim halten. Und wir wissen bis an den heutigen Tag, dass die Menschen nicht Zugang haben zu allen religiösen Schriften der Juden und der Christen. Nicht zu allen Schriften hat man Zugang. Und das ist ein starkes Indiz dafür, dass sie Informationen geheim halten und die Menschen in die Irre führen. Und wenn die Menschen das wüssten, wenn die Christen wüssten, was ihre eigenen Gelehrten mit ihnen machen bis an den heutigen Tag, sie wären die Ersten, die auf sie losgehen würden. Aus Wut und aus Hass. Und als, damit sie sich rächen bei ihnen, dass sie über Jahrhunderte oder Jahrtausende die Menschen falsch in die Irre geleitet haben. Und sozusagen die Menschen dadurch mit sich in die Hölle ziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, für diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht tun, ist es nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. A'udhu billah. Diejenigen, die also nicht Muslime sind und die auch noch Unrecht tun, Allah will gar nicht ihnen vergeben. Und Allah will ihnen nicht den richtigen Weg zeigen. Warum? Weil sie dabei bleiben. Weil sie dabei bleiben. Wenn ein Christ oder ein Jude oder jemand anderes die Wahrheit hört und sein Herz dafür öffnet und zuhört und die Wahrheit in sein Herz eindringen lässt, Allah wird ihn recht leiten. Und Allah wird ihm alles vergeben, was er vorher gemacht hat. Unter einer Bedingung, er muss sich dem Islam bekennen, zum Islam bekennen, und er muss diesen Weg gehen und seinen alten Weg verlassen. Aber jemand, der dabei bleibt und Unrecht tut, indem er zum Beispiel die Leute vom rechten Weg abhält, es ist nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen rechten Weg zu leiten. Und deswegen ist es so, dass die Rechtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala kommt von ihm alleine. Jetzt könnte man sich fragen, warum leitet Allah subhanahu wa ta'ala manche Menschen recht und manche nicht? Ist das nicht ungerecht? Und die Antwort haben wir genau in diesem Ayah. Genau in diesem Ayah. Hier heißt es, diejenigen, die ungläubig sind und Unrecht tun. Wer Unrecht tut und nicht damit aufhört, Allah wird ihm nicht recht leiten. Fertig. Hört auf, Unrecht zu tun und die Rechtleitung wird von Allah subhanahu wa ta'ala kommen. Allah sagt, es ist nicht Allahs Wille, ihnen zu vergeben, noch sie einen richtigen Weg zu leiten, außer den Weg der Hölle. Er zeigt ihnen, wie sie in die Hölle gehen können, auf Ungerechtigkeit, die sie begangen haben. Und weil sie Allah gegenüber unverschämt sind. Man erfährt die Wahrheit von Allah und verwirft sie. Allah schickt einen Menschen extra zu uns, damit er uns mitteilt, was Allah von uns möchte. Und der Mensch verleugnet einfach diese Botschaft. Ohne Sinn und Verstand, das ist unverschämt. Wer so etwas macht, den leitet Allah zur Hölle, ewig und auf immer darin zu bleiben. Jeder Mensch, der stirbt und nicht als Muslim stirbt, er wird für immer und ewig in der Hölle bleiben. Und er wird niemals mehr rausgehen dürfen aus dieser Hölle. Niemals. Es gibt keinen Tag, wird zu ihm kommen, wo eines Tages die Tore doch geöffnet werden. Niemals. Ewigkeit. 1000 Jahre. Wenn sie vorbei sind, nochmal 1000 Jahre. Und wenn sie vorbei sind, nochmal 1000 Jahre. Und wenn sie vorbei sind, nochmal 1000 Jahre. Das wird niemals aufhören, wa'iyadu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle als Muslime sterben lassen. Wer allerdings als Muslim stirbt, wer allerdings als Muwahhid stirbt, während er bezeugt, also dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener sein Gesandter ist, es wird ein Tag kommen, an dem er aus der Hölle rausgehen darf. Egal wie viele Sünden er begangen hat, egal wie viele Sünden er begangen hat und wie schlimm sie waren, solange er als Muslim stirbt, wird es einen Tag geben, an dem er aus der Hölle rausgehen darf. Und diese Person, die aus der Hölle rausgehen darf, sie wird so viel bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie, wenn man das weiß, was man alles von Allah bekommt, und das haben wir erfahren vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die letzte Person, die Hölle verlassen wird, nach der wird kein anderer Mensch die Hölle mehr verlassen dürfen. Diese letzte Person, was sie alles im Paradies bekommen wird, wenn man das wüsste, dann würde man sich wirklich schämen dafür, dass man sich in diesem Leben, in diesseits, um weltliche Dinge streitet. Allah sagte, und dies ist Allah ein Leichtes. Das ist für Allah gar kein Problem, jemanden recht zu leiten oder in die Irre zu leiten. Deswegen brauchen wir nicht denken, dass wir Allah irgendwie einen Gefallen tun, indem wir ihn anbeten. Sondern wir sind diejenigen, die das brauchen von ihm, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im 170. Vers, O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen. Und Allah spricht, O ihr Menschen, also das heißt, alle Menschen sind damit gemeint. Die Juden, die Christen, die Götzendiener, die Muschrik. Der Gesandte, welcher Gesandte? Ja, der bekannte Gesandte, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen, den ihr also die ganze Zeit erwartet habt. Der ist jetzt zu euch gekommen. Darum glaubt an ihn, das ist besser für euch. Darum glaubt an ihn, das ist besser für euch. Und Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl sie das, die Ayat, die vorausgegangen sind, darauf hinweisen, dass sie den Gesandten leugnen, dass sie die Botschaft leugnen, dass sie den Weg nicht, die Wahrheit nicht annehmen wollen, trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala, der Allbarmherzige, immer wieder ruft er die Menschen dazu auf, dem richtigen Weg zu folgen. Und er öffnet ihnen immer wieder die Tür der Barmherzigkeit, damit sie dort hineingehen, damit Allah ihnen vergibt. Darum glaubt an ihn, glaubt an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist besser für euch. Und hier sehen wir, dass die Aussage, das ist besser für euch, bedeutet nicht, dass beides ist gut und das eine ist besser. Sondern, das ist besser für euch, kann auch bedeuten, dass es besser für euch ist, weil das für euch Pflicht ist. Und das, was weniger gut für euch ist, ist für euch absolut verboten. Deswegen ist das Bessere, das Gute, besser als das Schlechte. Und nicht besser als etwas anderes, was ebenfalls gut ist. Und der Beweis dafür ist auch, wie in Surat al-Jum'ah, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, als er uns aufrief zum Freitagsgebet, sagte am Ende, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dies ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Aber das Freitagsgebet ist sogar Pflicht. Ist nicht nur einfach besser, als wenn man es nicht macht, sondern wenn man es nicht macht, hat man sogar eine Sünde begangen, sofern man zum Freitagsgebet verpflichtet ist. O ihr Menschen, der Gesandte ist nunmehr mit der Wahrheit von eurem Herrn zu euch gekommen. Darum glaubt an ihn, das ist besser für euch. Wenn ihr aber ungläubig seid, gewiss, so gehört Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wenn also jemand sich trotzdem noch entscheidet, dass er nicht ins Paradies gehen möchte, wenn jemand sich entscheidet, ungläubig bleiben zu wollen, dann ist das seine Sache. Er wird nicht gezwungen zum Islam, aber er soll wissen, dass er dadurch Allah subhanahu wa ta'ala nicht schadet. Und er soll wissen, dass Allah ihn nicht braucht, denn Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Insofern will uns Allah subhanahu wa ta'ala damit sagen, dass wir diejenigen sind, die ihn brauchen und nicht er derjenige ist, der uns braucht. Weil viele Menschen stellen sich die Frage und sagen, wofür braucht Gott diese Gebete, wofür braucht Gott Opfer, wofür braucht Gott, dass man um die Kaaba Tawaf macht, wofür braucht Gott, dass man die Pilgerfahrt macht. Die Antwort ist, Allah subhanahu wa ta'ala, der uns erschaffen hat, mit Seele und Körper. Der Körper, wie er funktioniert, das kann man herausfinden. Und wenn man auch was falsch macht mit seinem Körper, man merkt das, man bekommt Schmerzen oder entwickelt sich eine Krankheit und dann kann man dagegen steuern. Und es gibt Experten, die sich auskennen, die Ärzte. Aber die Seele, mit der Seele kann man nicht spielen. Die Seele ist ein anderes Geschöpf. Die Seele kennt nur derjenige, der die Seele erschaffen hat. Wir können sie nicht sehen. Wir wissen nicht, wie sie funktioniert. Wir wissen nicht, wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns nicht gesagt hätte, dass Fasten für uns gut ist, dann würden wir sagen, das stimmt überhaupt nicht, weil Fasten ist, bedeutet oft, dass man einfach hungert. Und wenn uns nicht gesagt hätte, dass das Gebet im Stehen und in der Verbeugung und in der Niederwerfung und im Sitzen gut für uns ist, wir wären niemals im Leben darauf gekommen, dass diese Bewegung und diese Reihenfolge gut für unsere Seele ist. Gut für unsere Seele sind. Und deswegen ist es Allah subhanahu wa ta'ala, der weiß, wie unsere Seele funktioniert. Und deswegen brauchen wir ihn. Und deswegen müssen wir seinen Anordnungen folgen, denn er hat uns sozusagen mitgeteilt, wie unsere Seele, wie es unserer Seele am besten gehen wird. Wie es unserer Seele am besten gehen wird. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.